gern auf die Reise. Fahrt ins Blaue. Unser Auto ist ein Schild. Musikalische Themenreisen. Und bleibt ruhig und leise. Mit Frank. Wie ein waagerechter Lehm. Immer donnerstags. Immer wird zur Wälder und verlässt die Station. In den Kasten mit den Knöpfen wird sie wieder zur. Fahrt ins Blaue. Auf Radio Blau, Radio Blau, Radio Blau, Radio Blau. Radio und dazu begrüßt Blau. Euch heute ganz herzlich wieder aus dem Studio der Frank. Wurde gerade schon gesagt, heute der Frühling und wir fangen an mit dem Song Here It Comes, ganz aktuell von Benny Sings aus Holland. Und das ist für mich momentan der Frühlingshit, weil der Frühling, der kommt so wie dieses Lied, unaufhaltsam. Parking lot, 86 and whatnot. You can see all the way to the final bus stop where we met in July. I was broke, you were hot, and this blue sky reminds me of things we forgot to say. Here it comes, look at the sun, it's all. Still hurts that we fell off that church. You remember I told you that you were my first. When we move up the hill, I promise I will start the life that we dreamt of. I know it, I feel it now. Here it comes. Look at the sun, it's all. Coming round so right away. Talk and talk, let it all be common sense. All you need until the night falls, and you know it, irrational peace. Selten ist mal ein Frühling so erwartet worden wie in diesem Jahr. Und jetzt sollen wir wieder husch rein und da bleiben und möglichst die Luft anhalten. Aber das funktioniert irgendwie nicht, weil unsere inneren Sachen alle darauf angelegt sind, so auf die Natur zu reagieren. Und wir müssen raus und das genießen und jedes Jahr neu den Neuanfang erfahren. Und ich habe heute viel in der Kiste gekramt, wo für viele Leute Schlager draufsteht, aber es ist irgendwie gar nichts Schlimmes dabei. Das sind einfach Popmusik, die schmieglich ins Ohr gehen. Und ich spiele jetzt ein Stück aus Belgien von Anne Christie von 1971. das dankt dem Frühling. Merci, Printemps. Comme il bat, comme il bat ce cœur sous la peau d'un petit bonheur. Comme il bat, comme il bat ce cœur dans la peau d'un petit bonheur. Großartige Produktionen mit Streichern, Bläsern und schön in ordentlichen Rundfunkstudios produziert. Höre ich mir immer wieder gern an. Das nächste Stück stammt aus der gleichen Zeit, Anfang 70er Jahre, von den polnischen Beach Boys. Ich spreche von der Gruppe Skaldowi mit dem Stück Wiosna. Hier in der deutschen Version Frühling. Alle Wir bleiben noch kurz in Polen und hören jetzt die Gruppe Filipinki. Das ist ein Mädchen-Damen-Gesangsformation gewesen. Das Stück stammt aus dem Jahr 1969 und ist scheinbar eine verbietete Volksmusikversion. Und damit grüße ich alle, die entweder persönliche Verbindungen haben in den Osten oder sich mit diesen Kulturen irgendwie verbunden fühlen. Das Stück hieß übrigens Wiosna Majem Wroci, der Frühling wird zurückkehren. Das ist natürlich wichtig, daran zu glauben, wenn man in so einem kontinental beeinflussten Land lebt wie in Polen oder in Russland. Und in anderen Regionen, da wird der Frühling natürlich noch viel sehnsuchtsvoller erwartet, nämlich ganz im Norden. Und dort kommt die folgende Band her, Sume aus Grönland. Das sind junge Männer gewesen, die haben sich in Dänemark beim Studium kennengelernt. Und dann die erste grönländische Rockband geformt, Anfang der 70er Jahre. Und das Stück Upernak aus dem Inuit, das heißt Frühling und stammt von ihrer ersten Platte 1973. Thank you. وبغنى لقاء كي يأتي لقاء نلومي لغا نوان نرسي صو نوان نرسي صو نلومي لغا sich jetzt mal ins Grüne stellt, dann scherbeln die Vögel nur so los, weil die sind jetzt alle in Paarungsstimmung, manche brüten schon, die Meisen füttern schon, die Amseln füttern schon, die Tauben suchen sich Nistplätze und jeden Tag kommt irgendwie eine andere Zugvogelart zurück und fängt an zu singen und ist irgendwie ganz toll und ich kriege dann eine Ahnung davon, was eigentlich in uns selber auch passiert. Ich glaube, der Mensch ist da nicht anders als alle Lebewesen um ihn rum, dass dann im Frühling so die neuen Gefühle erwachen und auch der Paarungstrieb. Und das ist aber durch Zivilisation überlagert bei uns. Und das besingt aber im nächsten Stück Bill Callahan mit dem Stück Spring, wo unter anderem vorkommt, dass er sich mit seiner Angebeteten gerne im Fertile Dirt, also in dem fruchtbaren Schlamm, mit ihrer Liebe machen möchte. Hört selbst! The wind is pushing the clouds along, out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately, like death warmed over. And the bantam is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. Spring, though things are dying, connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming the door I walk through, and I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide worlds collide. And mind wide words collide. And seasons collide. Wichtig, dass man das ausspielen lässt, seine großartigen Arrangements aus den wenigen Instrumenten. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Frühling wurde selten mal so erwartet wie in diesem Jahr und trotzdem fühlt es sich nicht so an wie in anderen Jahren, weil viele Dinge eingeschränkt sind. Ich habe gerade auf dem Weg hierher so eine Art Rave gesehen im Clara Park unter Polizeiaufsicht mit Maske und Abstand tanzten dort junge Leute. Und irgendwie finde ich das ziemlich strange, wenn man denen das vor 2 Jahren erzählt hätte, dass sie mal unter Polizeiaufsicht dort tanzen. Da hätten die gesagt, nee, never, würde ich niemals hingehen. Und jetzt sind alle so ausgehungert, dass sie selbst das tun. Das heißt, der Frühling ist nicht immer so, wie man sich den vorstellt. Und dazu passt das Lied von Nina Simone, Spring is Here, was als nächstes kommt. Und das ist in so einem ganz schleppenden, traurigen Rhythmus gesungen. Weil sie kann den Frühling nicht richtig genießen, weil sie hat keinen Partner, mit dem sie es teilen kann. Spring is here. echoes of my heart go dancing. Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs me. Spring's here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night excite me? Maybe it's because no. Manche sind nicht so zimperlich wie Nina Simone, die nehmen dann einfach den nächsten Besten. Und so eine ist Nina Hagen damals gewesen, 1983, Frühling in Paris, erzählt die ganze Geschichte von ihrem Album Angstlos. Ein sehr schöner Titel, der auch dazu passt, diesen Frühling zu genießen. Bereit, endlich schlafen sie zu zweit. Und wenn du mit euch noch nicht liebst, eines Tages fickst du mich, auch wenn du heute noch verschiebst. Die Liebe ist das einzig Wahre. Aha, aha, der Schatz des Herzens. François, Monsieur Truffaut. Voulez-vous Picasso pour coucher avec Brigitte Bardot? Frühling in Paris, immer wieder und wieder. Und die Pärchen singen la la la, die neuesten Liebeslieder. Aber wenn du dich zu sehr verliebst, dann pass mal schön auf, dass du dir da nichts verdienst. Aber hör auf deine innere Stimme und geh nicht ins Japan. Croissant, Bourbon, une petite boulangerie. Donne-moi un café au lait, garçon, ça va, chérie. Donne-moi un croissant à manger. Bonsoir, madame Patrick de Neuf, bonsoir, messieurs Truffaut. Voulez-vous Picasso de coucher avec Brigitte Bardot? Seid immer noch richtig bei der Fahrt ins Blaue auf Radio Blau. Wir bleiben in den frühen 80er Jahren, wechseln aber von Frankreich nach Italien und hören jetzt Loretta Goggi mit einem großartigen Schlager aus der, also einer tollen Zeit der Schlager. Ihr werdet es gleich hören und das heißt Maledetta Primavera und sie benutzt da so ein Wortspiel. Das heißt sowohl verdammter Frühling als auch verdammte Jugend und besingt eben diesen Sog, dem man sich hingibt und hinterher vielleicht denkt, hätte man mal nachdenken sollen, aber geil war es trotzdem. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico sei. Al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che imbroglio sei. lädt ein mit einem schönen 70er Jahre sportlichen Auto mit offenem Fenster durch die sommerliche Landschaft zu fahren und laut dieses Lied mitzuschmettern, oder? So, 70er Jahre, auch etwas, was manche als Schlager bezeichnen, andere sagen, das ist feinster Jazz. Ich habe das einfach als gute Musik kennengelernt. Uschi Brüning, wenn es so ist, da wird die Energie des Frühlings beschrieben, wenn das einfach so reinhaut und man denkt, boah, geil. Manchmal ist der Frühling von so unverhoffter Schönheit, dass man unwillkürlich stehen bleibt. Wie trunken durch die Straßen treibt, betäubt von diesem Duft, beschwingt von dieser Luft. Ah, und man denkt, das kommt nie wieder. Und die Welt besteht aus nichts als aus der unerfüllten Sehnsucht. Und vielleicht aus diesem dummen blauen Flieder. Schon gesprochen hat. Vielleicht zu früh, vielleicht zu glatt. Auf einmal sind sie neu. Man fühlt vor ihnen Scheu. Ah, möchte einfach lieber schweigen. Malt sich aus, was alles kommen kann. Und fürchtet neu. Und hat Angst, von alledem etwas zu zeigen. Wenn es so ist, braucht man keine Antwort, keine, denn man weiß, da kommt die Liebe und man braucht sie. Und gerade diese eine, es ist immer diese eine. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es sind sehr viele Sängerinnen zu hören und seit letztes Jahr im März, der Femme März hier gelaufen ist, wo ausschließlich Sachen von nicht männlichen Personen laufen sollten, bemühe ich mich um Geschlechtergerechtigkeit bei der Musikauswahl. Es fällt nicht bei jedem Thema leicht. Diesmal war es relativ leicht, deshalb ein ganz großer Frauenüberhang. Aber ich kümmere mich weiter um dieses Thema. Und wir kommen zur nächsten Künstlerin. Die ist sehr bekannt, Nana Mouskouri, Je toujours le printemps. Und da geht es darum, dass sie ihren Liebsten gefunden hat, mit dem sie den Frühling genießen kann, und alle anderen Männer schlägt sie aus. L'hiver à vous nous parler de flocons, l'été à vous nous parler de moissons, l'automne peut ruisseler de vin blanc, quand on est deux, c'est toujours le printemps. Je veux connaître tous les horizons, mais je n'irai pas par quatre saisons, j'irai par celle qui donne. Ich hätte es eher sagen müssen, hier war eine interessante Maultrommel zu hören, die eher in dieser Musik sonst nicht so geläufig ist. Das nächste Stück nochmal eine Art Schlager, diesmal aus Russland. Anna German, eine polnische Sängerin, singt hier auf Russisch Ja, Stu Vesnu. Also ich warte auf den Frühling von 1975 und hört euch dieses großartige Arrangement an, was sich um diese leicht dünne Stimme, die ein bisschen an Jane Birkin erinnert, herumschmiegt. Луч солнца пробуди цветок лесной. Вновь бродит всюду мор, растает снег. Все лучшее приходит к нам весной. Ты стань моей весной навек. Я верю, что любовь всегда права. Я ждать ее всю жизнь. Так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ты где-то далеко, но я с тобой. Я знаю, что настанет этот час. Мы встречу назовем своей судьбой. Лишь пусть весна отыщет нас. Я верю, что любовь всегда права. Я ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему. Frühling beschreibt ja nicht nur eine Jahreszeit, sondern auch im übertragenen Sinne jegliche Art von Neuanfang. Und Barbara Morgenstern besingt im nächsten Lied Springtime von 2013 die vielen Neuanfänge, die es durch den verschiedenen arabischen Frühling in verschiedenen Ländern gab und durch Wall Street Proteste und so weiter. Und wenn wir heute 8 Jahre später gucken, gab es da bei ganz vielen Sachen herbe Rückschläge. Und da kann ich jetzt endlos erzählen, da hängt ein Riesenschwanz dran. Oder vielleicht sollte ich auch sagen, da hängen viele Schwänze dran, die ihre Interessen verteidigen wollen. This game is part. Was ich sagen will, eine große weltweite Krise ist auch ein guter Ausgangspunkt, Dinge zu ändern. Man muss sie bloß einfordern. Ich möchte mich verabschieden mit einer Tanznummer, Tanz in den Frühling. Sophia Cortesis, eine in Berlin lebende Peruanerin, die hat im Februar La Perla veröffentlicht, die Perle, die es greift letztes Jahr in dieser Umschlossenheit der Isolation im Lockdown. Und der Text, der dort gesungen wird, du und ich, einsam, hier gilt das Gleiche. Ich versuche mich zu ändern, ich versuche zu vergessen. Es betrifft uns alle, es betrifft uns alle weltweit. Und wir können irgendwie alle nur das Beste draus machen, indem wir nicht vergessen, was uns gut tut, wie wir uns selbst, unser Immunsystem stärken können. Und dazu zählt Freude und Solidarität auf jeden Fall ganz sehr. Wir hören uns wieder in 4 Wochen, wenn ihr wollt. Tschüss, sagt der Frank.